Flasche Bier bringt keine Nutz. Dose Bier. Dose Bier. Dosenbier brauchen wir. Dosenbier schauen wir. Dosenbier saufen wir. Dosenbier. Dosenbier brauchen wir. Dosenbier schauen wir. Dosenbier saufen wir. Dosenbier. Nicht zurück. Dose Bier. Dose Bier. Hinter uns im Müllhalde. Doch beim Aldi gibt's auch mehr. Dose Bier. Dose Bier. Dosen Bier brauchen wir. Dosen Bier schauen wir. Dosen Bier das auf mir. Dosen Bier. Dosen Bier brauchen wir. Dosen Bier das schauen wir. Dosen Bier saufen wir. Dosen Bier. Dosenbier!